Also unser Thema sind ja innere Prozesse und das innere Bewusstsein von jemandem, der in seinem Leben von sich selbst als erfolgreich bezeichnet. Und da hast du dich ja gemeldet, da bin ich sehr froh drum. Und mir geht es halt wirklich nicht darum, welche Schritte bist du gegangen, um erfolgreich zu werden, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht. Natürlich kannst du auch darüber erzählen, wenn das Teil der Geschichte ist, aber mir geht es halt wirklich so. Wie denken erfolgreiche Menschen? Wie fühlen sie? Wie gehen sie mit Herausforderungen um? Was haben sie für einen inneren Dialog? Welche Überzeugungen tragen sie in sich? Welche Prozesse, inneren Prozesse haben sie bereits hinter sich gebracht? Du hast vorhin erwähnt, dass du dich früher mehr gegrämt hast, wenn du mal einen Tag hattest, wo du keine Lust auf irgendetwas hast und jetzt mittlerweile für dich entdeckt hast, dass es ja eigentlich nur ums Glücklichsein geht, beziehungsweise um mit dem Flow mitzugehen. Was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend finde. Wie lange hat es gedauert, zum Beispiel diese Erkenntnis in deinem Leben zu haben? Das ist eine spannende Sache, die ein fortlaufender Prozess, der auch jetzt nicht aufgehört hat. Also ich bin jetzt nicht komplett oder fertig oder ich sage, ich bin angekommen, ich bin perfekt und ich weiß alles und ich kann alles. Nein, ich lerne jeden Tag was Neues. Also ich merke aber, dass mit zunehmendem Alter, wenn man jünger ist, dann ist man noch ein bisschen auch unsicher oder viele Dinge machen einem Angst. Man weiß noch nicht, wer bin ich denn? Was kann ich denn? Was will ich denn überhaupt? Ja? Und ganz viele Dinge und viele Unsicherheiten, wie so ein Nebel, durch den man durch die Jahre stapft, irgendwie noch viele schöne und auch noch viele schmerzhafte Erfahrungen macht. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, der länger geht. Und dann ist es, glaube ich, Glück oder Pech, was für ein Typ man ist. Bin ich ein Typ, der sich weiterentwickeln kann oder der damit große Probleme hat, der immer denkt oder der instinktiv fühlt, der denkt das ja nicht, aber fühlt, als wenn die Realität, die er in seinem Kopf hat, die einzig mögliche wäre und die einzig wahre. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das, was ich als Weltbild oder wie ich überhaupt jetzt die Umgebung hier in dem Wohnzimmer, wo ich gerade sitze, um mich herum wahrnehme, wie ich mich fühle, wie ich meine Füße, die auf dem Boden stehen, spüre und so weiter, oder wie ich mein Hintern, der auf dem Sofa sitzt und so weiter, das ist alles beliebig austauschbar. Irgendwann mehr habe ich gelernt oder gemerkt, das, was ich als subjektive Realität im Kopf habe, ist tatsächlich subjektiv und absolut austauschbar. So gesehen lebt jeder Mensch mehr oder weniger in so einer Art Matrix, also jetzt nicht diese Filmmatrix, sondern weil was passiert, weil das ist ja interessant, was passiert denn in der Wirklichkeit, nicht in dem, was wir denken, dass die Wirklichkeit, sondern was wirklich, wirklich ist. Also das, was passiert ist, dass wir Sinne haben, Augen, Ohren und so weiter, dann nehmen wir Informationen auf. Jetzt durchlaufen die irgendwelche Filter, Gehirn, Unterbewusstsein, Traumata, whatever, Wertesystem, was auch immer man so hat. Und dann kommt hinten sowas wie subjektive Realität raus. Zum einen sind schon die Informationen völlig mangelhaft, die wir kriegen über diese Sinne. Ja, schon die können falsch oder veraltet sein oder nicht vollständig oder es fehlen wichtige, sodass das, was hinten rauspurzelt, äußerst selten irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Aber es reicht schon, wenn es zu reproduzierbaren Ergebnissen führt, dass ich halt, ich sage, ich gehe zum Brunnen, da ist Wasser, das hole ich raus, dann habe ich meinen Durst gestillt, dass es halt so praktisch, praktikabel im Alltag nutzbar ist, dann sind diese Wahrheit und Erkenntnisse natürlich hilfreich irgendwie. Oder ich muss einen Herd anmachen, wenn ich die Suppe warm machen will, so kausale Zusammenhänge halt. Ja, ansonsten, ich meine, da gibt es natürlich schon fertige Wahrheiten. Wenn ich nicht Gitarre übe, kann ich sie einfach nicht spielen. Das klingt halt müllig als Beispiel, ja. Wenn ich nicht den Autoschlüssel ins Schloss tue, dann kann ich nicht losfahren. Das sind halt so Dinge, die halt beweisbar sind. Aber ganz viele Dinge, so die Glaubenssätze gerade oder auch Ängste und sowas, die wir haben, die sind eigentlich fast völlig austauschbar, meiner Meinung nach. Genau darum geht es ja. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass die meisten Überzeugungen und Glaubenssätze, die wir in uns tragen, uns innerhalb unserer ersten 7 Lebensjahre eingeprägt werden von unserer Familie, von unserem Umfeld etc. pp. Und auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn die Menschen nicht anfangen, irgendwann einen Stopp zu machen und sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen, dass wir mit diesen Überzeugungen und diesen Glaubenssätzen die ja nun mal 95% unseres Bewusstseins ausmachen, ein Leben lang weiterverfahren. Und du hast da deinen Cut gemacht. Das heißt, du hast gerade erzählt, du bist mit 20 ausgezogen und ab da hast du dein Leben quasi komplett selber gestaltet, hast dich entschieden für ein anderes Leben und mehr entdeckt, dass die Glaubenssätze, die du hast, nicht die allgemeine Realität darstellen, sondern deine subjektive Wahrnehmung sind. Da kann ich ganz kurz was dazu sagen. Da war es sogar hilfreich, dass die Kindheit so extrem war. Wenn du in so einer ganz, ich sag mal, totalitären Ideologie groß wirst, sagen wir eine religiöse, Islam zum Beispiel, bei mir war es Zeugen Jehovas, meine Eltern sind Zeugen Jehovas, das sagt dir wahrscheinlich was, diese Religion. So eine Endzeitsekte, amerikanische Endzeitsekte, die Welt geht unter, nur wir werden gerettet. So, wenn du als Kind in sowas rein, oder mit 5, als ich 5 war, wurden meine Eltern Zeugen Jehovas, dann bist du ja quasi deine ganze Pubertät, Jugend, warst du in diesen Dunstkreisen, mit diesen Leuten, mit diesem Weltbild, mit diesen Büchern und Zeitschrift und die erzählen dir immer das Gleiche, die Welt geht unter, wir haben es kapiert, die anderen sind die Doofen, wir müssen dahin, weil wir so gut sind, um denen zu helfen, damit auch die gerettet werden. Das ist so das Weltbild. Und auf alles gibt es eine Antwort und so weiter. So, das heißt, was ich damit sagen will, wenn es so eine extreme Sache ist wie die, dann bleibt da, dann ist es leicht, sich davon zu lösen, weil irgendwie scheint es nicht wahr zu sein. Anything you know is wrong. Vergiss mal alles, was sie dir beigebracht haben. Fang mal bei Null an. Find mal selber raus. Du wirst auch oft hinfallen und wirst dir wehtun und hin und her. Es kann auch mal gefährlich sein und Risiken. Aber that's the only way. Das heißt, so gesehen bin ich recht dankbar, dass es so extrem war, weil sonst, wenn es jetzt so, sagen wir, so eine liebevolle Islam-Indoktrination zum Beispiel gewesen wäre, wenn meine Eltern jetzt Moslems gewesen wären und ich bin sehr stark mit der Familie noch, dann kannst du dich da kaum lösen aus dem ganzen Zeug. Ja? Du bist irgendwie dein Leben lang damit. So gesehen bin ich eigentlich fast happy, dass es so extrem war, dass ich mich komplett lösen konnte, weil dann bist du völlig frei. Natürlich hast du dann keine Eltern mehr und hast gewisse Seilschaften sind immer da, sind einfach abgeschnitten, aber ich empfinde es als Riesenfreude und Befreiung, ehrlich gesagt, weil du hast ja 8 Milliarden andere Menschen, dann vergiss die 3, 4, die dir auf den Sack gehen, die dich nicht so nehmen, wie du bist und konzentriere dich auf die 8 Milliarden, den Rest und find da 2, 3, mit denen du eine gute Zeit hast, wo du sein kannst, wie du willst, die dich akzeptieren und lieben, mit denen du eine gute Zeit hast und dich gut fühlst, weil der Mensch sich ja gut fühlen will. Warum soll ich denn mit Verwandten zusammenhängen, wo ich mich nicht gut fühle, wenn ich Leute habe, die nicht verwandt sind, mit denen ich mich auch gut fühle? Ist doch kausal bedingt irgendwie fast klar. Und ich bin halt jetzt kein Typ, so ist Familie und Blut und ist doch scheißegal. Das ist auch so ein Hirnkonstrukt. Das ist Familie. Wir sind alle Familie, mehr oder weniger. Also was soll's. Also ja, vielleicht sage ich so flapsig, aber wie gesagt, ich erlebe das jetzt. Auch das ist ein Punkt zum Erfolg, dass ich jetzt nicht denke, oh, ich armer Tropf, habe keine Eltern, die können ja nicht mal meine Kinder und ich werde mein Leben lang leiden und bin verstoßen und die Anerkennung der Eltern fehlt, das, was halt ein Mensch ja eigentlich will. Jeder will von seinen Eltern anerkannt werden und du hast es geschafft, du bist erfolgreich, du bist toll oder wir lieben dich so, wie du bist. Und wenn du das nicht kriegst, dann hungert deine Seele, da kannst du ewig dran rumknabbern. Nur irgendwann habe ich es vielleicht geschafft, mich zu befreien davon, dass ich sage, okay, das ist ein natürlicher Trieb vom Menschen, dass er von seinen Eltern akzeptiert und geliebt werden will. Und das habe ich halt, das ist halt mein Schicksal. It is as it is, scheiß drauf, ist halt so, ja. Jetzt auch nicht im Groll, dass ich jetzt böse bin oder Hass erfüllt, sondern das einfach ein bisschen spielerisch sehen, wie es halt wirklich war. Verpeilte Eltern, die in so eine komische Sekte stolpern, irgendwie aus meiner Sicht ein ziemlich eingeschränktes Ding im Kopf haben und das auch für absolut real halten, in ihrer eigenen Matrix völlig verklebt und gefangen, auch nicht glücklich sind, aber das ist ihre Matrix, aus der sie nicht rauskommen und sie tun mir eher ein bisschen leid. Das ist eher so ein bisschen Mitgefühl und weniger Hass und Groll und so. Ja, aber ich schweife voll ab, glaube ich, und labere dich ein bisschen zu gerade. Alles gut, ich finde das toll. Du bist völlig im Flow. Also gerade Okay. wenn wir so im Flow sind, kommt ja das Unterbewusstsein heraus. Also ne, das, was wir im Ja. Unterbewusstsein eigentlich denken und fühlen. Sehr spannend, du hast gerade das Wort Schicksal benutzt. Glaubst du an Schicksal und was ist für dich Schicksal? Schicksal. Ja gut, mit Schicksal meint man ja wohl umgangssprachlich Vorherbestimmung, als wenn es irgendwie vorherbestimmt ist, dass ich, was weiß ich, 2026 am 17. Mai den Günther Meier irgendwo treffe und mit dem eine ganz wichtige Sache zusammen erlebe, zum Beispiel. Schicksal, als wenn so ein Drehbuch für mein Leben geschrieben wäre, glaube ich natürlich nicht dran. Warum sollte das jemand machen? Und warum sollte ich das dann durchleben, wenn er das welchen Sinn? Es macht keinen Sinn für mich. Also ich glaube nicht, dass da irgend so eine höhere Intelligenz oder so ist, wo so Drehbücher für unser Leben schreibt. Woran ich aber glaube, ist Kausalität. Das ist es, worum es geht. Kausalität, Ursache und Wirkung. Das glaube ich nicht nur. Das ist einfach so meiner Meinung nach. Das ist eine Grundwahrheit. Eins baut auf dem anderen auf, eins führt zum anderen. So, wenn ich dich jetzt beleidigen würde, würdest du auflegen. Kausal bedingt, als Beispiel. Also ich beleidige dich nicht, aber nur als Beispiel. Ja, also das sind so Kausalitäten im Leben, darum würde ich das jetzt nicht Schicksal nennen, sondern eine logische Abfolge von Ereignissen, die aufeinander aufbauen, auch durch Verhaltensweisen. Und da, Da kommt aber schnell das Thema freier Wille. Wie viel Entscheidungskraft habe ich denn, dass ich selber bestimme? Und so, eigentlich hat ja jeder einen freien Willen. Ich könnte jetzt auf den Balkon gehen und runterspringen, wenn ich Bock hätte. Ja, aber ich mache es natürlich. Ich komme jetzt mit drastischen Dingen, sorry. Mache ich natürlich nicht. Zumal es nur der erste Stock ist, also wäre es eh nicht so wild. Aber ja, habe ich nicht, nee, den Faden nicht verloren, und wie ich in Worte packen soll, was ich genau sagen will. Ja, sind Kausalitäten. So gesehen gibt es zwar einen relativen freien Willen, aber es ist dann doch wieder Schicksal oder Zufall, ob ich dann die Parameter habe, diesen auch nutzen zu können zu meinem Vorteil. Das meine ich damit. Das heißt, klar habe ich den Schreit, aber vielleicht habe ich ja nicht die Parameter oder die den Realität sind oder was auch immer oder das Bewusstsein, dass ich die Schritte gehe, die ich eigentlich sollte, wenn ich irgendein Ziel erreichen möchte. Ja, verstehst du, was ich meine? Sehr gut Das so sogar. gesehen gibt es keinen freien Willen, weil wenn ich halt den Parameter nicht habe, weil ich einfach strunzdoof bin oder in irgendeiner Bubble, aus der ich einfach nicht rauskomme im Kopf, dann kann ich es halt nicht verändern. Und das ist wiederum auch wieder kausal bedingt, das, was ich halt an Erbanlagen gekriegt habe, wie mein Gehirn funktioniert oder was ich esse oder wo ich groß geworden bin, sind alles Dinge, die ich nicht so kontrollieren kann, weitgehend, die dann zu irgendeinem Typ führen, der ich dann halt irgendwann werde. Oder ich ändere jetzt mein Leben um 180 Grad, das können halt viele einfach nicht. Also so gesehen, Thema Schicksal war es ja. Ja und nein. Ja, irgendwie kann ich frei entscheiden, aber warum entscheide ich mich so oder so? Das hängt wieder von tausend Kausalitäten ab. Warum, welche? Und kann sein, wenn ich jetzt so entscheiden würde, heute, bei irgendeiner Situation, würde ich in 5 Jahren vielleicht ganz anders entscheiden, weil dann die Parameter wieder anders sind, ja. Und in 10 Jahren würde ich wieder anders entscheiden, ja. Das heißt, da gibt es keine, so, wie soll ich sagen? Das hängt immer von sehr vielen Parametern ab und viele davon kann ich nicht kontrollieren. Also nein, ich glaube nicht an Schicksal. Aber ich glaube, dass man es selber mit Bewusstheit, wenn man so viele Gespräche, wie wir gerade führen, und diese Gedanken, wenn man sich die macht und sich bewusst macht über den Stoff, aus dem die Wirklichkeit wirklich ist, lernt man mehr und mehr das spielerisch zu sehen und auch verschiedene Parameter mit der Zeit verändern zu können. Und damit experimentiere ich sehr viel in meinem eigenen Leben. Also ein wichtiger Gedanke für mich ist auch, genau, das wollte ich vorhin, glaube ich, auch sagen, etwas in der Art. Als ich jünger war und mehr im Ego war, also ich sage auch gerne, man ist im Ego oder in dieser Matrix-Bubble oder in diesem Unbewusstheitsquatsch irgendwie, was der Mensch also hat, wie so ein komischer Nebel im Kopf. Wenn man im Ego ist, beobachtet man ja immer das Außen. Ah, der Staat ist schuld und die Politik ist schuld, der Kollege ist schuld, der Nachbar ist scheiße, die Konservativen, die Langweiler, bla bla bla, Spießer. Du findest immer irgendeinen, der irgendwas falsch macht und irgendwas anders machen sollte. Na, irgendwann habe ich dann, hat es mich angefangen zu langweilen, diese Sichtweise. Und ich finde es heute, jetzt mit über 50, viel spannender zu gucken, was passiert in mir drin. Da kommt irgendeine Information, irgendein Kollege in der Mail, so ein Nebensatz, ich würde nichts taugen oder meine Arbeit ist scheiße oder irgendwas als Beispiel, ja. So negatives Selbst gekrummelt, wochenlang, wo einem echt der Bauch wehtun kann, was heute völlig an mir abperlt. Oder ich kann mir sogar die Gedanken machen oder die Kritik aufnehmen, sagen, ja, vielleicht hat er recht und ich war wirklich scheiße bei dem Projekt und ich habe wirklich versagt oder ich habe mich zu wenig vorbereitet. Und es tut mir null weh, es ist kausal bedingt. Völlig in Ordnung, dass ihr das gesagt habt. Es ist völlig okay, dass ich das auch annehme, aber es frisst mich innerlich nicht mehr auf, dass ich wochenlang rumknabber, weil ich nicht mehr in dieser Matrix hocke, sondern ich sehe mich eher in so einer. Ist ja wieder dekadent eingebildet, wahrscheinlich so in so einer Übermatrix, wo diese ganzen Matrixen anschaut, in denen ich manchmal bin. Mal bin ich in der Matrix, mal in der, mal in der. Aber irgendwie bin ich, also fast auf Knopfdruck kann ich rausspringen in diesen Dritten, der mich selber beobachtet, was gerade abgeht. Aber ich bin in irgendeiner komischen Situation, Kritik, Streit, komische Stimmung im Raum. Und whoop, bin ich so ein unsichtbarer Dritter im Raum, der guckt, was gerade abgeht und was fühle ich mir? Fühle ich, ah, mein Rücken wird steifer, irgendwie mein Bauch brennt oder warum schwitze ich jetzt auf einmal und so Sachen, ja, die ich dann beobachte und das ist total spielerisch. Wichtig ist dabei, nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen, nur der Beobachter gucken. Also darum sage ich ja gern, sei ein Stein. Also nicht, dass man hart und kalt wie ein Stein ist, sondern als wenn da ein Stein im Eck liegt, da keine Emotionen hat, ja. Das ist auch, also weder positiv noch negativ, der das einfach nur beobachtet, der einfach nur da ist und nicht gleich in dieses Urteil kommt, weil damit verbauen wir uns sehr viel, wenn wir sofort in dieses Urteil kommen, was ein natürliches menschliches Phänomen ist. Sobald was kommt, müssen wir entscheiden, ist es gefährlich für mich oder ist es gut oder schlecht? Ich bin sofort in irgendeinem Urteil. Und ich denke, das bringt uns viel weiter, wenn wir das Abstreifen und immer mehr in diese Beobachterrolle kommt, gucken, was ist denn wirklich los gerade? Was ist denn der Kern von der Sache, die gerade hier abgeht? Warum ist denn der jetzt so drauf und wieso reagiere ich jetzt so und so weiter, ja? Das zu beobachten, das finde ich total faszinierend, da lerne ich sehr viel. Ich kenne diesen Zustand sehr gut. Ich hab das auch da drauf. Ich benenne es immer sehr liebevoll als den Beobachtermodus. Genau, Beobachtermodus. Genau, also finde ich auch total faszinierend, weil ist man in diesem Beobachtermodus drin, dann fühlt sich alles sehr distanziert an. Die Identifizierung mit dem physischen Bewusstsein ist wie abgekoppelt auf irgendeiner Ebene. Dann ist es wie, als ob ich einen Film beobachten würde, in dem ich gerade auch die Hauptrolle spiele. Und diese Genau. Hauptrolle hat diese Gefühle, diese Emotionen, diese Reaktionen, diese Überzeugungen. Und ich stehe außen vor und beobachte es halt von außen, ohne zu bewerten. Doch daraus zu lernen, ist auch sehr faszinierend zu wissen, aha, in der Situation reagiert jetzt mein Avatar, ich nenne es jetzt mal Avatar, das ist Genau. so und so und so. Und ist das dienlich jetzt für meinen Avatar, für den Weg, den ich mit diesem Avatar erzielen möchte oder nicht? Und dann wirklich reinzugehen in die Selbstreflexion und zu sagen, was will ich denn stattdessen? Wie will ich mich stattdessen Genau. halten, denken? Das tun jedoch meiner Meinung nach sehr wenige Menschen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Das finde ich jetzt auch interessant. Bist du schon vielen begegnet, die auch diesen Prozess hinter sich haben und den Beobachtermodus ein- und ausschalten können nach Belieben? Ja, natürlich. Ich denke, ein wichtiger Aspekt im Leben ist ja auch die Umgebung, mit der oder mit was für Leuten man sich umgibt, in welche Kreise geht man denn. Ich meine, ich lese in Facebook jeden dritten Tag ist irgendwas mit, wie man Narzissten erkennt oder was sind toxische Leute und bla bla bla. Und vielleicht sind wir auch mal toxisch und narzisstisch hier und da. Wie wäre es denn damit? Also, das ist mal das eine, dass man das, was beim anderen immer so schnell zu erkennen glaubt, trägt man ja auch in sich irgendwo und hat auch manchmal narzisstische. Das, also, es kommt immer darauf an, wen man fragt und wann man ihn fragt, wie der Duschan oder die Sabrina, Gernot, wer auch immer drauf ist. Kommt immer darauf an, wann man fragt und wen man fragt. Und so hat ja jeder alles irgendwo in sich. Ja, ich kann natürlich nicht in die reingucken, aber ich denke, diese Leute, mit denen ich umgebe, tendieren eher in diese Richtung. Ja, aber auch das habe ich aufgehört zu beurteilen, ob die jetzt weiter sind als ich oder hinter mir sind. Als wenn man so ein Rennen machen würde, was Bewusstsein angeht. Also ich denke schon, dass die einige Leute, mit denen ich mich so umgebe, auch in diese Richtung gehen, aber die haben meistens auch einen individuellen Weg, damit meinem jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist, aber so grundsätzliche Mechanismen, psychologische Muster und sowas, die gibt es natürlich immer. Aber so gesehen leben die wieder in ihrer ganz eigenen Matrix, die aber auch viel Überschneidung mit meiner Matrix hat. Und darum funktioniert es gut und wir haben Spaß und können was zusammen machen. Aber trotzdem ist mir völlig bewusst, dass die völlig in ihrer Matrix sind, so wie ich in meiner bin, ja. Aber das sind schon meistens coole Leute, bei denen man auch jetzt keine Angst haben muss. Will er mir was verkaufen oder benutzt er mich, um jemand zu hetzen, weil er von mir die Absolution haben will oder so? Ich meine, warum redet man schlecht über andere? Man will von dem Gegenüber hören, ja, du hast recht, der andere ist blöd und du bist total okay. Man will die Absolution quasi kriegen und so Sachen. Und ich meine, so Gespräche zum Beispiel, wenn jemand mit sowas an mich rankommt, das tue ich sofort abblocken eigentlich mit auf höfliche Weise oder wechsel das Thema, weil ich da halt dem da die Absolution geben will oder ihn. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es gibt Leute, von denen man sich einfach fernhalten könnte oder sollte, weil sie Zeit kosten, dich nicht weiterbringen, Nerven kosten und weil du dich nicht gut fühlst mit ihnen. Wir wollten uns ja gut fühlen als Menschen, wie ich anfangs gesagt habe. Also das heißt, da gibt es immer Leute, von denen man einfach Abstand halten sollte und die man auch nicht vermissen wird, wenn sie dann nicht mehr da sind. Auf jeden Fall, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer weniger so Leute in meinem Leben habe. Also, dass ich am Abend denke, ah, die Person, die ich da um 3 getroffen habe, ist total nervig und irgendwie unangenehm. Das habe ich immer weniger. Eigentlich habe ich jeden Tag eher so positive, lustige, fröhliche soziale Kontakte mit Kollegen. Wir lachen uns halb tot oder ich meine, und wir haben uns ja alle, ich meine, ich bin jetzt 16 Jahre in der Firma, wo ich da arbeite. Und es war so Büro, Engineering und so größere Sachen, Rechenzentren und sowas, was wir da machen. Und das sind lauter verrückte Nerds und Freaks halt irgendwie. Da kommst du rein, kriegst du erstmal irgendeinen Ball an den Kopf oder was weiß ich und lauter so Quatsch halt. Ja, die machen alle Quatsch. Also, weil das war jetzt nicht unangenehm gemeint, dann wie so Kumpels, die sich da treffen und rumblödeln und nebenbei Rechenzentren hochziehen und so Sachen machen und globale IT-Projekte machen. Aber eigentlich alles total coole, lustige Jungs, auch bei der Arbeit. Und es war früher anders. Da gab es so toxische Elemente. Auch so ein Kollege, dieses Rechthaberei, Kompetenzgerangel, wer hat den längeren, wer weiß es am besten und so, ja. Und wer will so das Team so technisch ein bisschen anführen, so ein Senior, diese Senior-Thematik und so weiter. Und das war ziemlich arg. Und ich war da auch ein völlig Getriebener. Und um da den Bogen jetzt zu kriegen, dann bist du irgendwann so ein super High-End-Quantenmechanik-Ingenieur für Scheißedreck, was auch immer der Titel sein soll. Und das füllt dann dein Ego natürlich, weil du noch in der Ego-Matrix bist. Ja. So, dann ist es natürlich ein super Pendant, wo du Jahre und Jahrzehnte mit diesem super erfolgreichen Titel und diesen ganz komplizierten, wo man ganz intelligente Leute braucht, die diese Probleme lösen. Und du bist einer von denen, ja. Und das ist für das Ego das beste Futter irgendwie. Bist du halt, das durchleben musst, auch im Zweikampf mit, gerade mit so einem Kollegen wie dem, der mich dir das gelehrt hat, wie lächerlich das doch ist. Es interessiert keinen, es mag auch keiner, diese Senior-Typen, die immer zeigen, diese Mansplaining-Idioten, die halt immer wieder zeigen müssen, wie clever sie sind, dass sie es noch genauer wissen wie der andere. Das ist schön, dass sie es können und dann, wenn man es braucht, können die das auch raustun, ihr Wissen und Probleme lösen, aber nicht den anderen auf den Sack gehen. Da ist wieder die Motivation, die Frage, hole ich mein Wissen aus meinem Kopf, um das Problem jetzt zu lösen, damit irgendwas weitergeht, oder hole ich es aus dem Kopf, um dich zu beeindrucken und dir zu zeigen, dass du dümmer bist wie ich. Das ist doch der Punkt. Verstehst du? Also ich will dich ein bisschen überspitzen. Du weißt, was ich meine. Wenn man das dann erkennt, dann kann man auch das hinter sich lassen. Weil sonst, um den Satz jetzt abzuschließen, und kann ich ja noch 3 Stunden labern, sonst fällst du in ein Riesenloch, wenn das mal weg ist, wenn du dann Rente oder arbeitsunfähig, was auch immer, das Ding ist weg. Das, was dein Ego-Vakuum gefüllt hat, ist auf einmal weg. Diese Anerkennung, diese Rückfragen, weil du der Super Senior bist, wo verzweifelte Menschen dich fragen, wie die Lösung ist, das ist auf einmal weg. Du triffst dich auf der Straße, die gucken dich gar nicht mehr an oder sagen kurz Hallo. Du bist einfach nicht mehr so wichtig wie vorher. Die drehen ja völlig durch, die Leute, ja. Wenn der da nichts mehr zu tun hat, auch keine Hobbys hat, der hat nichts, womit er dieses Loch wieder füllen kann irgendwie. Und das ist sehr schwierig. Nur wenn ich mir schon vorher, darum sehe ich mich, und jetzt schließe ich es ab, dieses Thema, darum sehe ich mich in der sehr glücklichen Lage, dass ich in der Lage bin, zur rechten Zeit mein Mindset entsprechend anzupassen, dass die nächste Lebensphase, die kommende Lebensphase leichter wird, dass ich da leichter reingleite, quasi in diese Zeit nach der Arbeit und so weiter. Also so ungefähr würde ich das formulieren. Ah, ganz schön Sehr viel coole Antwort. Zeug. Bitte? Ganz schön viel Zeug. Viele Sachen Ja, in ein aber paar sehr Sätze reingehen. spannend. Also ich finde das toll. Also ich gehe komplett mit dir in Konform, dass diese Meinungen vertrete ich halt auch. Und ich finde das super spannend, wie schön im Flow und herzlich du das Ganze rüberbringst. Es gibt halt gewisse psychologische Mechanismen und das ist das, dass man was schnell abfertigen will. Da kommt irgendwie zum Beispiel deine Anfrage da in dem Forum. Wer verdient so und so viel und will das und das machen? Was kommt in den Kopf? Ah, irgend so ESO-Tante will hier irgendwie Geschäft machen oder was weiß ich, was die Leute halt so denken, ja. Und das ist natürlich das, weil wir sonst durchdrehen würden, müssen wir zu einfachen Mustern. Das, was ich schon kenne, ist dann irgendwie relativ weit oben abgelegt. Dann greift man da hin und hat sofort ein Urteil und irgendeine Schublade, wo man es reinsteckt. Das wird in 80% nicht passen oder 70, aber im Großen und Ganzen funktioniert. Jetzt irgendwie. Und wenn man dann nachher merkt, das war doch die falsche Schublade, na, scheißegal, ist trotzdem Arschloch oder was auch immer. Das Hirn hat dann sofort irgendwelche Sprüche, warum man richtig ist und der andere ist doof. Weil der Mensch sich gut fühlen will. Und es fühlt sich besser an, wenn man sich im Recht fühlt, als wenn der andere im Recht ist, man lag falsch. Es fühlt sich halt schlechter an. Außer ich lerne es, dass das scheißegal ist. Ja, weil dann fühle ich mich weder besser noch schlechter, sondern ich beobachte einfach den Prozess und denke, und kann auch mal kann ganz leicht dann sagen, hey, du hast absolut recht. Das habe ich einem Azubi sogar gesagt. Ich bin ein Fachausbilder und habe ich einem Azubi sogar, dem habe ich irgendeine Aufgabe gegeben, schönes kleines Beispiel, und der ist 20 oder so, ja. Irgendeine Aufgabe, ja, hier sind Firewalls, da muss man das so und so nach dem Prozess abarbeiten, ja, mach mal die 10 Firewalls hier. Dann sagt er, das ist doch blöd, das von Hand zu machen, das sollte man doch automatisieren. Und dann habe ich, der Senior in mir hat sich dann erstmal so ein bisschen innerlich, habe ich gemerkt, der soll einfach machen, was man ihm sagt und jetzt nicht hier die Welt irgendwie verbessern oder was auch immer. Aber ich habe nicht geschimpft, aber gut, dann war die Situation vorbei. Dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und noch ein bisschen recherchiert und dann habe ich gemerkt, er hat recht. Ich meine, in der Größenordnung sind ja tausende von Standorten weltweit und das sind ja nicht so drei kleine Dinge, wo ich mit der Hand mache. Ich habe das zwar schon halb automatisiert, aber halt nicht richtig. Dann am nächsten Tag habe ich ihm gesagt, hey, du hast absolut recht. Ich meine, eigentlich erwarte ich vom Azubi, dass er einfach, auch wenn er es nicht für sinnvoll erhält, das einfach macht, was man ihm gerade sagt, damit er das halt auch mal durchlebt hat, wie man das halt manuell macht. Aber im Großen und Ganzen hast du absolut recht. Darum glaube ich, dass du euch viel fortschrittlicher bist wie ich. Ich bin halt noch so ein Senior alter Schule, die halt noch da viel von Hand machen und ich merke, dass du schon viel weiter bist mit API und so Automatisierungen. Und der hat gegrinst wie ein Pferd. Ja, und das, ich merke jedes Mal, das war vor 2 Jahren oder so, immer wenn er mir über den Weg läuft, dass er total happy ist. Und ich glaube, das hat für sein Leben total viel gebracht. Und jetzt kommt der Witz: Wenn er irgendwann dieser Senior-alte Mann ist, dann wird er vielleicht das ein oder andere von meiner Verhaltensweise übernehmen, statt dass er das, was man die letzten 100 Jahre gemacht hat, oh, ich bin der Senior und ich bin hier der liebe Gott. Ja, sondern dass der das dann vielleicht auch und so verändern wir die Welt im Alltag und nicht mit langen Aufsätzen und irgendwelchen tollen Parolen und Plakaten, sondern im Alltag. Was mache ich an der Rewe-Kasse mit der Kassiererin? Wie freundlich bin ich? Wie gehe ich mit der Putzfrau im Büro um und so weiter? Diese ganzen Kleinigkeiten im täglichen Alltag, da kommt es drauf an. Alles andere ist Theorie und Käse. Ganz genau Ja. so sieht es aus. Und ich meinte das gerade nicht bewertend, sondern es ist ja nun mal nicht jedem innewohnend, auf den Beobachtermodus umwechseln zu können. Also, wie du von Anfang an sagtest, diese Parameter sind bei manchen vorhanden, bei manchen nicht. Weil jeder tendiert ja auch so ein bisschen zu diesem spirituellen Ego, dass man sich erleuchteter, heller oder aufgewachter, was auch immer fühlt, als die, mit denen man sich vergleicht. Aber ich habe als Grundprinzip, sobald ich mich vergleiche und für besser oder schlechter bewerte, bin ich schon wieder im Ego. Sobald eine Bewertung durch dieses Ego, Punkt, fertig aus. Das gehört auch zum Leben und es ist ja ganz normal. Aber viele Dinge, die man für normal gehalten hat oder die noch immer normal waren, kann man ja trotzdem ändern, wenn man sich besser fühlen will. Ich komme immer wieder, der Mensch will sich gut fühlen. Ich muss ja nichts ändern, wenn es okay ist, wenn ich mich gut fühle oder gut genug. Nur aber sobald ich halt das Gefühl habe, es tut mir ein bisschen weh, die Sache, darum kann ich, und ich kann sie ändern, dann kann ich doch ändern. Und es kostet einfach Zeit manchmal und mehrere Anläufe, aber im Großen und Ganzen, denke ich, muss man in der Lage sein, was zu verändern, und zwar in sich. Die anderen kann ich nicht verändern, ich kann nur mich verändern. Ja. Sagte damals schon Mahatma Gandhi, willst du die Welt verändern, fange an, vor deiner Türe zu kehren. Genau, ja. Ne? Und dieser Meinung bin ich auch. Und auch, ich habe ja gesehen, was mein Beitrag da ausgelöst hat mit holistische Beraterin Hokus Pokus. Und ich finde es halt Ja. sehr lustig, dass da sofort diese Schubladen aufploppen, was auch vollkommen in Ordnung ist, was ich nachvollziehen kann. Natürlich beschützt. Also bewege ich mich zum Beispiel auch auf der spirituellen Ebene, wobei ich mich da auch nicht richtig wohlfühlen kann, aus genau dem, was du vorhin über die Spiritualität gesagt hast. So, die meinen, also diese Vergleiche und ich bin erleuchteter und das darfst du nicht und dies darfst du nicht. Ich finde, ein wahrhaft spiritueller Mensch erkennt einfach, dass alles perfekt ist, wie es ist und dass es darum geht, glücklich zu sein und den bestmöglichen Selbstausdruck auszuleben und einfach auch Toleranz gegenüber den anderen zu bringen. Und was ich persönlich einfach schade finde, ist, wenn Menschen in sich den Schmerz spüren, aber nichts dagegen tun möchten. Also nicht reflektieren, nicht in sich gehen, nicht schauen, was kann ich da anders machen? Liegt es an mir, mein Denken, mein Fühlen, meine Überzeugungen? Und deswegen fasziniert mich dieses Thema so sehr, dieses Thema des Bewusstseins und warum man sich selber blockiert quasi an manchen Stellen. Und mir geht es nicht anders, um Himmels Willen. Also das traumatische Kindheit, ja, check, habe ich hinter mir. Traumatische Kindheit hat dazu geführt, dass ich auf der Suche war. Check, kann ich mit einhaken. Also bin ich super dankbar heute für, weil heute kann ich einfach aus einer ganz anderen Ebene, aus einem ganz anderen Bewusstsein alles wahrnehmen und fühle mich nicht angegriffen, wenn irgendjemand zu mir sagt, du bist eine holistische Hokuspokus-Tante. Dann sage ich danke für deine Meinung, finde ich sehr interessant, wie du das siehst. Ja, Und dann nee, ist das hat gut. man auch eben gemerkt an deinen Antworten. Ich meine, klar, du hast da eine Frage gestellt, die für den einen oder anderen schon so ein gewisser Trigger sein kann, mit holistisch und Beratungen und hin und her, die ein Trigger sein kann. Dann kamen die zu erwartenden Antworten, hier und da ein bisschen sarkastisch, oder von mir kam mal so ein bisschen, ah, sind nur 29.000, tralala und so weiter, so ein bisschen ironisch gemeint. Aber deine Reaktion hat ja schon von ein bisschen Reife gezeugt, weil entweder du hättest dich ja auch mit langer Prosa, die keiner gelesen hat, rechtfertigen können, dass das ja alles lalala, aber du hast eigentlich cool reagiert, hast dir das rausgepickt, was für dein Interesse dienlich ist. Du hast eine Frage gestellt, da war einer, der halt irgendwie vielleicht halbwegs okay geantwortet hat, also ich, und hast die anderen nicht beleidigt oder rund gemacht, hast nur ein bisschen, also so gesehen, das rührt ja eher von, spricht ja eher von Reife und einer gewisser Resilience, oder wie man das nennt, also eine gewisse Stabilität, dass man da das aufnimmt, sich auch kurz damit beschäftigt, aber es nicht in sich reinlässt oder nicht die Kritik, dass du dann dich damit beschäftigst, irgendwie stundenlang oder so. Das hat eigentlich, glaube ich, so aus der Ferne eher reif gewirkt hat. Ja, oder jetzt nicht unangenehm aufgefallen oder so. Ja, weil sonst, und da merkt man gleich, wie jemand tickt oder ob man einen Punkt gefunden hat, wenn er anfängt, sich zu rechtfertigen stundenlang und ewig lange Prosa, vielleicht da ohne Absetzung, Punkt und Komma, insofern, da merkst du, oh, da hat man sein Ego getroffen. Das ist genau der Punkt. Und das ist eigentlich sehr interessant. Darum bei mir, wenn ich dann doch mal, das ist immer selten, aber dass ich wirklich stark emotionale Dinger in mir habe, in der Firma oder privat oder was auch immer, da merke ich immer, oh, da habe ich wieder ein Dankeschön, liebes Schicksal oder Universum, dass du mir das gezeigt hast. Da habe ich wieder was gezeigt gekriegt, wo ich dran arbeiten muss. Da ist noch irgendwas nicht ganz rund, irgendwas im Unbewussten, irgendwas im Dunklen. Ich mache mir was vor, ich bin in Illusionen. Aber wie gesagt, spielerisch eher dankbar, dass man wieder so ein kleines Würfel, so ein kleines Rätsel gefunden hat, wo man noch Zeit braucht, dran zu arbeiten. Wie gesagt. Und das hat aber Jahrzehnte gedauert. Darum gibt es da kein so Schnipp-Schnipp und drei Sätze und zwei Sitzungen und dann ist alles schick. Darum, also mit 40 habe ich mir dann gesagt, das Leiden langweilt mich. Ich bin gelangweilt vom Leiden. Und ich glaube, dann hast du es so langsam hinter dir, wenn es dich schon langweilt, dein eigenes Gejammer über Sachen, die vor 30 Jahren, 40 Jahren passiert sind, die keine Sau interessieren, die der schon 2 Minuten später vergessen hat. Und noch jetzt gibst du dem Depp, der damals in tiefer Unbewusstheit selber irgendwie traumatisiertes Kind war, noch Macht, indem ich noch jetzt leide wegen irgendeinem Scheiß. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Also einfach spielerisch das alles so. Ich meine noch nicht verdrängen, kommt halt alles hoch, irgendwie auch diese ganzen unbewussten Dinger und so weiter. Und da kannst du völlig durchdrehen und zugrunde gehen dran, wenn das alles vor deine Augen geführt wird. Oder du wächst daran und erkennst halt, was wirklich da im Kern los war und so weiter. Und so gesehen nur arme Leute, die halt leider ihre Kinder verloren haben wegen irgendwie ideologischem Bullshit. Und schon morgens, oh, mach den geil, ich existiere, ist das geil, ich existiere. Ja, und eher so von Lebensfreude. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator, weil man kann ja immer denken, ich bin doch voll reif und wach und alles und erleuchtet und bin ich glücklich, Alter? Das ist die Frage. Hast du Lebensfreude? Lachst du auch mal? Oder bin ich immer ernst und habe tiefe Falten, wenn ich in mein Vollkornbrot beiße und irgendwas von über Rudolf Steiner lese? Das ist doch der Punkt. Habe ich Lebensfreude? Tanze ich? Lache ich? Bin ich fröhlich? Habe ich Angst? Oder bin ich fröhlich? Das ist doch der Indikator, dass ich auf einem guten Weg bin. Und bin ich auch fröhlich, wenn ich keine Droge nehme und nüchtern bin einfach. Einfach, weil ich existiere. Einfach aus mir heraus. Lebensfreude. Ich denke, das ist ein guter Indikator, ob auf dem richtigen Weg ist oder auf einem guten Weg für sich selber. Ja. Ich meine, der Tolle macht ja auch nichts Neues. Das, was er aber kann oder was er gut macht, dass er diese uralten Weisheiten des Buddhismus in eine im Alltag anwendbare Form bringt und nicht so diffus von, das ist das, was mich an Esoterik und dieser Spiritualität dann nervt oder die ganzen Facebook-Bildchen, wo er so gepostet, diese ganzen Sprüche. Ich denke, oh, lass doch einfach mal stecken, weil es diffus ist, es ist nicht konkret, ja. Und so diese Allgemeinsprüche, was weiß ich, wo man auch zeigen will, dass man auch wichtig ist oder lass nie deinen Wert von anderen, damit will, sage ich, wenn ich sowas poste, will ich nur sagen, dass ich keinen Selbstwert habe. Das will ich doch damit eigentlich sagen. Sonst würde ich ja das Bild gar nicht posten, glaube ich. Oder eine Tendenz dazu, sonst hätte ich es ja gar nicht nötig, sowas zu posten. Und ich glaube, es gibt gar keinen Selbstwert. Das ist auch nur so ein Denkkonstrukt. Was ist denn der Wert? Es gibt keinen Wert. Ich glaube, es gibt einen praktischen Wert. Wenn ich ein Brot brauche, brauche ich halt einen Bäcker. Wenn mein Reifen platt ist, brauche ich einen, der einen Reifen repariert. Das ist ein praktischer Wert. Aber der Mensch an sich hat keinen von Natur gegebenen Wert. Er einfach nur existiert einfach nur. Ja, aber so wie es diesen Wert nicht gibt, weil er eine Illusion, ein Denkkonstrukt ist, gibt es auch den Nichtwertsein nicht. Also auch, dass man nichts wert ist, ist genau die Illusion. Das zu erkennen, das bringt die ganze Wertung raus, weil es gibt gar keine. Das ist nur im Kopf so eine abstrakte, bizarre Eigenart des Menschen einfach. Die Natur kennt keinen Wert, die kennt nur Kausalität. Oder anders ausgedrückt, ich existiere, also bin ich wertvoll. Wenn ich Weil die mich, Existenz ja, hat wenn sich ich ja den im Leben. Bedarf habe, mich für wertvoll halten zu müssen, dann kann ich mich ja gern wertvoll halten. Für wertvoll halten ist der Natur egal, ob ich mich für wertvoll halte. Die Natur will nur, dass ich mich reproduziere. Das ist das, was die Natur, wenn sie überhaupt was will. Das Menschenaufgabe ist die. Ich glaube, die Natur tickt eher in Populationen und weniger in Individuen, auch wenn dem Individuum seine eigene Existenz so wahnsinnig wichtig ist, weil er ja davon ausgeht, dass er das Zentrum des Universums ist. Was er aber auch ist, weil doch alles um dich rum passiert. Du bist das Zentrum, aber halt nur deines Universums. Ja. Und, aber das kommt immer so ein Mangel. Ja, wenn ich den Mangel habe, muss ich ihn füllen. Wenn ich zu niedrig bin, muss ich höher sein. Wenn ich zu hoch, muss ich niedriger sein. Habe ich eine krumme Nase, will ich eine gerade. Habe ich keine Haare, will ich Haare. Bin ich blond, der Mensch hat immer so eine Neigung, das zu haben, wo er einen Mangel hat oder was er gerade nicht hat. Ja, und das ist vielleicht auch eine Triebfeder vom Menschen, dass er immer so einen Mangel ausgleichen will. Ja. Wenn man in dem begrenzten Ego verhaftet ist, glaube ich ja, hast du recht. Aber das Thema Selbstwert persönlich finde ich zum Beispiel super wichtig, weil viele Menschen sind nicht in der Lage, einfach zuzulassen, sofern sie nicht irgendeinen Wert erkennen. Und ich denke halt, dass gerade für diese Menschen, die vielleicht noch nicht die richtigen Parameter gedrückt bekommen haben, um zu erkennen, dass eigentlich alles eine Illusion ist, ein schöner Zwischenschritt sein kann, zu sagen, hey, du existierst, die Existenz, die Natur, was auch immer man da jetzt als obersten Schöpfer bezeichnen möchte, hat entschieden, dass du es wert bist, von diesen 300 Millionen Spermien zu gewinnen, ja. Also alleine deshalb bist du schon Gewinner und wertvoll. So, Punkt. Du bist würdig, da zu sein, und du bist würdig, dein höchstes Potenzial zu leben. Und dieses höchste Potenzial ist meiner Meinung nach einfach das Leben spielerisch, glücklich, in Leichtigkeit zu leben. Mir ist gerade eine schöne Metapher eingefallen dazu, wenn ich die ganz kurz äußern dürfte. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt noch zusammen. Natürlich hast du subjektiv und auf einer gewissen Ebene mit diesem Selbstwert oder Nicht-Selbstwert oder Selbstbewusstseinsproblem absolut recht. Das ist ein Teil von unserem, eine Eigenart des Menschen, eine bizarre, nenne ich mal, Eigenart des Menschen, dass er sich Gedanken oder Sorgen um seinen Wert macht. Vor allem dann, wenn ich eingeredet kriege als Kind vor allem, dass ich keinen Wert habe, dass ich nie genüge, dann habe ich erst das Gefühl für den Wert. Wenn mir das keiner erzählt hätte, dass Selbstwert überhaupt gibt oder Selbst oder Komplexe und so Probleme damit, dann hätte ich dir auch nicht, weil es mir keiner erzählt hätte. Ich würde es gar nicht kennen. So, jetzt geht es aber weiter. Da hast du absolut recht, dass man auch im sozialen Miteinander ein gewisses Selbstbewusstsein auch braucht, weil es sonst schmerzhaft mit anderen zu reden, wenn man sich halt unterwürfig fühlt oder den nicht gleichberechtigt auf Augenhöhe fühlt und so weiter, hast du absolut recht. Aber nehmen wir mal an, das wäre nur ein Film, wo wir, wie so Aliens zum Beispiel, der Science-Fiction-Film, ja, und dass man dann sagt, ja, die hätten ja nicht mit dem Maschinengewehr auf das Alien schießen sollen, die hätten auch das Messer nehmen können, dann wäre das mal so rumdiskutiert, was jetzt besser gewesen wäre in dem Film, blödes Beispiel. Und dann sagt einer, ja, aber letztendlich ist nur ein scheiß Film, es gibt weder die Aliens noch die Waffe, vergiss es. Ja, das ist das, was ich meine. Das heißt, in der Ebene des Filmes kann man über die Szene dann reden, was sie da jetzt am besten in dem Film hätten machen sollen, aber trotzdem ist es nur ein Film, also eine Illusion. Vielleicht ist das so eine gute Metapher, weil ich habe von dieser Überebene gesprochen, wo man sogar das Selbstbewusstsein an sich in Frage stellt, dass es nur so ein Hirnfurz ist quasi. Aber es gibt auch die andere. Wie so eine Zwiebel, das ist wie eine Zwiebel mit ganz vielen Schalen, wo es halt immer tiefer gehen kann. Und auf einer gewissen Oberflächenschale gibt es Selbstbewusstsein und diese Eitelkeit. Warum schminkt man sich? Warum geht man zum Friseur? Warum hast du Ohrringe? Warum gucke ich, dass mein Bauch irgendwie durchtrainiert ist und mit dem Hanteln? Warum macht man das? Ja, ich meine, man hat da diese oberflächlichen Zwiebelschalen hat man halt auch. Ich meine, das auch, nö, ich muss mich jetzt weder rasieren noch pflegen, noch so, und ist mir alles egal. Und Selbstbewusstsein gibt es ja auch nicht. Und was die anderen denken, ist auch egal, also muss ich ja gar nichts mehr machen. Nee, da kommt wieder dieses sich gehen lassen. Und wie sehr man sich auch selbst liebt und sich um sich kümmert, um seinen Körper, sein Haus und so weiter. Und so gibt es halt viele Themen, die miteinander verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Und alle diese Ebenen gehören zum Spiel dazu, zu Ja, diesem Leben ja. dazu. Und geil ist, wenn du springen kannst zwischen den Ebenen. Ja, jetzt bist du in der Mitte, dann bist du da, dann bist du hier, so da, wie es, wo du gerade sein willst. Das ist Freiheit. Und dann bist du irgendwie wirklich aus der Matrix so ein Stück weit. Oder du kannst spielerisch mit der Matrix umgehen, wie der Neo in dem Film halt. So sehe ich das auch. Hat diese Arbeit für dich, also diese Bewusstseinsarbeit, jetzt kommen wir eigentlich vom Thema des Erfolgreichseins weg, sondern kommen immer mehr zu diesem Thema der Bewusstseinserweiterung oder andere Perspektiven annehmen können. War das für dich ein schmerzlicher Prozess? Es kann halt die ganze Identität kann erstmal einstürzen, auch gerade mit diesem Engineering, wichtige Leute, Scheißdreck, irgendwie, wenn dir das dann bewusst wird, wie lächerlich das ist. Oder auch wenn du andere beobachtest, Senioren, die wichtig der Hash, wird es gesagt, ist das wieder nervig irgendwie. Also, so gesehen, ist es schmerzhaft, aber man macht es, Zahnarzt ist auch schmerzhaft, aber du machst es, damit die anderen Schmerzen weggehen, musst du halt einmal kurz durch und die Wurzeldings über dich ergehen lassen und gucken, dass es, ja, damit du das andere halt heilst, musst du manchmal durch schmerzhafte Prozesse. Und es gibt ja auch diese Dark Night of the Soul oder wie man das nennen will, wo Leute nachts wach liegen und so diese Höllennächte, wo man emotional irgendwie irgendwo durchgeht und morgens in Schweiß gebadet, aber irgendwie erleichtert irgendwas mal wieder verarbeitet hat. Ja, ich glaube, ich hatte auch, Moment, fällt mir gerade ein, das klingt jetzt schon ein bisschen seltsam. So ein Moment der Erleuchtung, das vor 10, 15 Jahren oder wann, ich weiß auch nicht mehr, wann das genau war, in welcher Situation, wo du merkst, was ist denn jetzt auf einmal? Irgendwie, es ist alles klar. Es ist auf einmal alles klar. So ein ganz komisches Gefühl, als wenn jeglicher Nebel weg ist und für einen kurzen Moment irgendwie. Also ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich glaube, da ist auch irgendwie so ein großer Hebel umgefallen. So ein Gefühl der absoluten Wachheit. Oder Leuchtung oder wie auch immer man das nennen will. Und da habe ich gemerkt, boah, halt, das ist es eigentlich, das ist es. Das ist die Freiheit, da bist du dann wirklich frei. Den ganzen Müll, Ballast, Grübeln, Glaubenssätze, Verzweiflung, Ängste, den ganzen Quatsch mal weg. Du, einfach von oben wie so ein Vogel, der da frei im Himmel, blauen Himmel fliegt von Wolke zu Wolke und einfach da unten so ein paar Ruinen sieht und irgendwie Müll halten und was weiß ich, wo er früher mal gelebt hat. Und ja, gibt's halt auch, ist halt so. Jo. Kenne ich tatsächlich auch. Also nein, das klingt für mich persönlich jetzt nicht abstrakt, weil ich habe diese Erfahrung auch schon machen dürfen und darf es immer noch machen. Das ist immer wieder schön, diese absolute Klarheit, dass sich irgendwie anfühlt, dass alles, als ob alles einfach ein Traum des Ich ist. Also des nicht existierenden Existenz da, das alles oder das nicht. Ich kann es auch nicht in Worte fassen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die Energie kam da ziemlich gut vor. Ja. Wenn du heute in deinem Leben Herausforderungen hast, egal ob berufliche oder private, empfindest du diese Herausforderungen denn noch oder bist du dann ein Beobachter und Beobachter? Also fachlich verging alles gut, technisch habe ich alles gekonnt, ja, aber das Präsentieren, das war mein Problem und kritischen Fragen stellen und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass ich da ein Thema habe. Bleib ruhig dabei, ich würde gerne wissen, wie Okay, du durch diese genau, dann habe ich Thematik das gegangen versucht bist. zu vermeiden. Das Erste, was man macht, ist zu vermeiden. Ich habe dem Abteilungsleiter gesagt, du, technisch mache ich dir alles, aber präsentierst du für mich. Ich habe echt keinen Bock auf die Bühne, das ist einfach nicht mein Ding. Ich glaube, das sind so Erinnerungen an diese Kindheitsscheiße, ja. Und ja, das habe ich schon gemerkt, dass du da ein bisschen Hemmungen hast, aber genau darum musst du das machen. Und dieses Treffen mit diesen Institutsleitern war nur einmal im Monat. Dann hat er gesagt, weißt du was, das machen wir nächsten Monat. Du musst da durch, dein Name steht da drunter, du sollst die Lorbeeren kriegen, du hast das Ding gemacht und es ist ein super Projekt und das präsentierst du, da musst du einfach durch. Einmal muss man ins kalte Wasser. Und der war da ziemlich nicht da. Scheiße. Aber gut, dann kam der nächste Monat, dann habe ich es auch wirklich gehalten, das Projekt wurde auch angenommen und alles war gut. Aber ich habe es überlebt, das Projekt ging durch und das war so der Startschuss. Was hat es dann mit deiner Angst gemacht, nachdem du es einmal hinter dir hattest? Ich habe gemerkt, dass man es überlebt, auf jeden Fall. Und das war für mich schon gut, das gemacht zu haben. Heute geht es eigentlich. Also ich bin jetzt immer noch nicht so der Weltsupergelässige, der wo Hunderten von Leuten irgendwie Anekdoten wiedergibt, so wie manche das total Da war der Key, glaube ich, zu akzeptieren, dass man Angst haben könnte, dass man stottern könnte, dass man rot werden könnte und es scheißegal ist. Das ist der Punkt. Also das war echt Schlüssel, zuzulassen, dass man Angst haben könnte, weil es ein Teil von mir ist in dieser Lebensphase. Und dann kam die Angst doch immer seltener, komischerweise, weil ich es einfach akzeptiert habe, dass es ein Teil von mir ist in dieser Lebensphase. Und es ging dann immer besser, ehrlich gesagt. Aber es kommt auch auf die Tagesform an. Es gibt halt Tage, wo ich mich wirklich wie eine Maus im Loch verbuddeln will und also schon zum Bäcker gehen anstrengend ist. Und es gibt Tage, da kann ich von den Party. Natürlich gibt es da dunkle Tage oder auch schlechte Verhaltensweisen. Ich merke nur auf Metaebene, wie gesagt, so in dem Gespräch, wie das über Jahrzehnte sich deutlich alles verbessert hat und das Leiden immer weniger wurde. Und ich jetzt erst mit über 50 so langsam in die richtige Freude komme, glaube ich, irgendwie, dass ich so richtig dankbar bin. Ich meine, ich bleibe also in Blumen stehen, gucke mir die scheiß Blüten an, da wäre ich früher einfach vorbeigelaufen, ja, habe die gar nicht gesehen. Oder so irgendwie werden Blüten von Bäumen und so weiter, ja. Und da merkst du halt auch viele Kleinigkeiten, die mich einfach irgendwie glücklich machen. Wie gehst du mit den anderen Tagen um? Also mit den Tagen, wo du keine Lust hast, wo du dich ängstlich fühlst oder an dir selbst zweifelst? Das sind ja herausfordernde Tage dann eben. Ja, das ist ja meistens, wenn ich schlecht geschlafen habe. Es geht irgendwie. Es geht. Also früher habe ich da viel mehr Probleme gehabt, ja. Ja. Akzeptierst du dann einfach, dass du jetzt mal einen schlechten Tag hast oder versuchst du noch bewusst irgendwie dagegen anzugehen? Nee, ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es. Ich kann mich erinnern, früher war das so, ich habe einen wichtigen Termin morgen mit Kunden, irgendwie irgendwas Wichtiges, wo kompliziert und nervig sein wird, ja. Lieber Gott, lass mich doch pennen. Ich habe doch den scheiß Termin um 9. Ich kann nicht mehr, ja. Dass ich so richtig fertig war und geheult habe, irgendwie manchmal. Habe ich echt ein, zwei Mal gehabt, irgendwie. Mittlerweile sage ich, dann ist es halt jetzt wieder so eine Nacht. Okay, ich stehe jetzt auf, ich mache mir jetzt Kamilletee und höre noch ein bisschen Musik. Und dann penne ich meistens doch wieder ein und habe dann wieder 2, 3 Stunden gut gemacht, sodass es dann doch recht glimpflich geht. Aber das sind vielleicht ein, zwei Tage im Jahr, das ist eher selten. Ja, also ist nicht so die Regel, eher die absolute Ausnahme. Ja. Spannend ist auch dein beruflicher Erfolg, dass du erzählt hast, du hast. Ganz seltsames Kind. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ich wusste zwar, ich werde jeden Tag Ärger kriegen, aber ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Frag mich nicht warum. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Hausaufgaben gemacht zu haben. Ich habe mich einfach geweigert. Also meinen Eltern war es egal, weil die haben ja eh aufs Ende der Welt gewartet. Die Welt geht unter, brauchst keine Hausaufgaben, lies Wachturm. Ja, und in der Schule gab es jeden Tag Ärger. Also ich war Ausländer, meine Eltern konnten kaum Deutsch und noch Zeuge Jehovas. Das heißt, wir waren absolute Aliens in der Schule. Also für mich war das, ich war da immer wie so ein Fremdkörper, irgendwie ganz, ganz komisch. Und trotzdem hast du dich für IT interessiert und ich Das kam weiß erst viel es nicht. später. Das kam erst viel später. Aber ich habe Potenzial gehabt. Ich hätte eigentlich Abi und alles auf einer Arschbacke machen können, aber ich diese Zeugen Jehovas, diese ganze Umgebung, konnte ich mein Potenzial halt überhaupt nicht rausholen. Ich war mit täglichem Überlebenskampf irgendwie beschäftigt. Das war halt das Problem. Und das habe ich erst mit 7, 28 ging es erst so in die Richtung. Und dann kam ja nach der Kindheit. Dann habe ich aber schon angefangen, mit irgendwelchen Hacker-Tools mich da zu beschäftigen. Und daheim habe ich ganze Firmennetzwerke aufgebaut. Du musst es machen, du musst alle Probleme durchlebt haben, dann ist alles für dich easy. Und da wurde der 3 Tage Knabber, da stehen 10 Minuten gefixt. Und weil ich wusste, das, was die brauchen, das sind nicht Leute mit Zetteln und Diplomen und Titeln, die brauchen Problemlöser, verdammte Scheiße. Und ich sage dann immer bei Vorstellungsgesprächen, wenn Sie einen wollen, der Ihre Probleme löst, auch nachts um 3, dann nehmen Sie mich. Und dann nehmen Sie mich immer, ja. Also. Und das ist halt, weil ich denke, letztendlich ist dem das doch völlig wurscht, was für Zettel du hast. Der will einfach zuverlässig Probleme gelöst kriegen. Das ist schon alles. Jo. Also war damals dein Antrieb quasi, ich muss besser sein als die anderen, damit ich angenommen werde und ein besserer Problemlöser sein. Was wäre Ja, denn gut. Weil viele ruhen sich dann ein bisschen aus auf dem langweiligen alten Scheiß, den man irgendwann mal gelernt hat vor vielen Jahren, der heute überhaupt nicht mehr relevant ist, oft oder so. Also das war das eine. Jetzt bist du auf einmal jemand und machst eben immer größere, kompliziertere Projekte, wo du auch beweist, dass du intelligent bist, weil man weiß ja nicht so genau, ob man ein dummer Mensch ist oder ein schlauer Mensch. Auf einmal bist du ein schlauer Mensch, weil du komplizierte Dinge kannst. Wow, das war natürlich viel Ego-Fütterung dabei. Und aber ganz wichtiger Punkt war auch, dass mir bewusst ist, dass das Leben endlich ist und das, was wir da machen. Ich mache das ja nicht, weil ich so gern komplexe technische Probleme löse und mich mit Quantenmechanik beschäftigen will, sondern weil ich Geld verdienen muss. Und dann ist die Frage, was kriege ich? Und das Leben ist endlich. Also ist doch völlig logisch, dass du für die Zeit, die du dort investierst, möglichst viel rausholen möchtest, halt, also in Form von Geld. So ist das halt in unserer Zeit, ist halt Geld. Das heißt, was kriegst du halt dann pro Stunde oder für die und die Tätigkeit? Und warum willst du dann für 12,50 € was machen, wenn du auch 150 kriegen kannst, für eine andere Tätigkeit, wo du ein bisschen investieren musst, lernen musst, etwas können musst, was die anderen nicht können. Das war halt der Antrieb, dass ich halt effizienter meine Lebenszeit da halt verkaufen will. Das ist ja das, was wir machen letztendlich. Keiner macht das, weil er Rechenzentren liebt und Computerkabel und so Krempel. Das liebt kein Mensch. Man liebt dann die Herausforderung irgendwie oder man liebt auch die Macht, die man hat als Admin, wenn du global für Zehntausende von Leuten Scheißdreck baust, den nutzen das. Du siehst ja im Log jeden Scheiß, wer was macht, wer wo ist, alles möglich. Es ist auch sehr viel Macht dabei, so, wenn man so große Projekte macht und da halt Zugriff hat und so weiter. Und es war auch nötig und es war auch sinnvoll. Wie gesagt, das Gehalt stieg dann auch und ich konnte die Familie gut ernähren, gute Rücklagen, auch Geld zum Investieren und so weiter. Und jetzt gehe ich halt immer mehr in diese Privatier-Richtung, dass ich sage, das ist halt alles nur Optionalarbeit und Geld verdienen. Weil es geht halt immer weiter. Der Mensch will sich gut fühlen, ist also mein Thema. Und er fühlt sich noch besser, wenn er morgens fucking aufsteht und den Tag verbringen kann, wie immer er Bock hat. Und du musst weder um 8 Uhr dort sein, noch um 9 da, sondern du machst einfach, was du willst. Und wenn du gar nichts machen willst, musst du auch gar nichts machen. Und es ist völlig in Ordnung. Das ist der nächste Schritt, den ich jetzt immer mehr lebe. Ja, und das habe ich jetzt Januar bis März schon 9 Wochen gemacht, dass ich da auf den Kanaren halt war und 9 Wochen gar nichts gemacht. Gitarre dabei, Musik gemacht, verrückte Leute getroffen, Party, Strand, hin und her. Es war einfach nur geil, ja. Und das will ich halt mehr. Und jetzt bin ich wieder Wo auf den zurück. Kanaren warst du? Ich war auf Gran Canaria. Lebe auf Warte, Gran Canaria. nee. Oh, Seit nimmer. Okay. 8,5 Jahren. Okay, ja, ich war da im Sonnenland, Maspalomas. Sonnenland sagt dir wahrscheinlich was? Oder wo bist du eben Las Palmas oben, oder? Nee, ich habe das erste halbe Jahr in Sonnenland in einer WG gewohnt und wohne Okay. jetzt in Puerto Rico. Puerto Rico, ja klar, war ich auch, ja, cool. Dann gibt es Amadores Beach, Puerto de Mogar natürlich, da war ich ständig. Ja, so, ja, hätte ich es gewusst, hätten wir uns mal auf dem Kaffee vor Ort treffen können, oder Podcast. Es war eine total verrückte, geile Zeit, also war echt schön. Ja, und davon will ich mehr. Also gerade dieses in den Tag leben, Lebensfreude, wie so Kinder auch so mit Leuten dann wie in so einer infantilen, albernen Blase sein. Egal wie alt man ist und einfach vertrauensvoll Spaß haben, eine geile Zeit haben, lachen, kochen. Es ist einfach der Hammer, einfach toll. Ja, und davon will ich halt mehr. Und ich denke, wenn du sowas gefunden hast, und das ist ja ganz einfach, ich brauche keinen Sportwagen, ich brauche keine teure Techno-Disco oder was weiß ich, was diese ganze Klimbim, Las Vegas, Leuchtreklame, Quatsch, das brauche ich nicht. Du brauchst schönes Wetter, liebe Menschen, die auch nicht in ihrem Ego festgeklebt sind und die halt noch ein bisschen flexibel sind und beweglich, mit denen du kreativ bist und eine gute Zeit hast. Mehr brauche ich nicht. Irgendwann hat sich das so als der Chor bei mir rauskristallisiert. Am glücklichsten bin ich in so einer albernen, das klingt ein bisschen albern jetzt, aber wenn du mit jemandem so eine lustige Zeit hast, wo man viel lacht und einfach albern ist, wie so Kinder halt. Das ist das, vielleicht hat mir das in der Kindheit, habe ich das zu selten gehabt, keine Ahnung, aber das genieße ich am meisten. Ich habe gemerkt, da bin ich auch glücklicher als beim Sex oder so. Dieses Albern mit Leuten rumalbern, das finde ich eigentlich, berührt mein Herz noch viel mehr wie alles andere. Da lacht sie. Ja, weil, also erst Mhm. bin ich der gleichen Meinung. Meine ganze Familie kann nicht verstehen, dass ich so ein recht gemütlicher Mensch bin, der jetzt nicht, also meine ganze Familie ist sehr materialistisch bestrebt. Aha. Und ich darf halt immer wieder hören, Denise, du bist die Intelligenteste in der Familie, du solltest irgendwo in einem Vorstand sitzen oder Politikerin werden oder was auch immer. Und ich aber von Anfang an schon irgendwie meinen eigenen Weg gegangen bin. Und einfach vor 8,5 Jahren ausgewandert bin, weil mir einfach danach war. Ich habe gesagt, was soll schief gehen? Also ich bin in Europa, wenn es schief geht, komme ich zurück nach Deutschland und bin trotzdem da. Und einfach den Schritt gemacht habe, wo viele einfach zögern. Und ich finde das so lustig, weil ich da genau deiner Meinung bin. Also das Wichtigste ist doch, dass man sich wohlfühlt, dass man schönes Wetter hat. Ich liebe die Natur, einfach in der Natur zu sein, mit Menschen zu lachen und rumzualbern. Und also ich bin nicht wirklich gläubig, an Religion oder sowas, aber es gibt dann ja immer wieder so einige Zitate, die dann doch der Wahrheit entsprechen, wie zum Beispiel Jesus, der sagte, werdet wie die Kinder und das Reich Gottes wird sich euch offenbaren. Absolut. Ja. Und deswegen fand ich das Ja. jetzt so schön, wie du das beschrieben hast, dieses Ja. kindliche Alberne. Genau das ist es so. Dann genau Ja. deswegen sind wir doch hier. Genau deswegen erleben wir doch die Ja. physische Ebene. Ja, mit Kollegen genauso. Ja, ich meine, ich habe da mit 7 Reisenden, also Mädchen oder Frauen, habe ich das Apartment geteilt, wo ich da hatte. Also da war jede eine Woche oder 10 Tage so Bekannte, mit denen ich früher auch schon gereist bin, Fuerteventura und so weiter, mit denen das geteilt. Und ja, vorher, da waren zwei Kollegen von mir, da Arbeitskollegen, die waren auch ein paar Tage auf den Kanaren mit mir. Und dann genau diese alberne Blase, wo ich auch mit den zwei Kollegen, war auch super witzig, mit denen arbeite ich auch jeden Tag zusammen. Dann waren die da 4 Tage. Wie Kinder im Sandkasten oder im Freibad, wenn sie so rumalbern und sich nass spritzen und hin und her und so weiter. Das ist so dieses Lebensgefühl, wo ich als Erwachsener halt, wie gesagt, nur das kann man ja nicht 24 Stunden, 20 Jahre am Stück haben. Das ist ja auch was im Leben. Du brauchst immer Balance. Du kannst die Wärme genießen, wenn du die Kälte auch kennst. Also wenn du immer in der Wärme bist, dann ist das irgendwann halt auch. Also darum, nur wenn, weil wir das wissen, dass wir auch dieses Muster im Kopf haben, dann sorg doch für Abwechslung. Gehst halt nach Deutschland ein halbes Jahr, ein bisschen ein halbes Jahr dort, sagst es halt, wäre voll geil. Wer so das ganze Jahr dort ist, ein ganz anderes Gefühl. Darum, oder ich sage, wenn einer schwer depressiv ist, also ich bin jetzt kein Arzt für Depressionen oder was weiß ich, probier doch einfach experimentieren. Du warst schon beim Arzt, du hast die Pillen genommen, du warst Therapie, du stehst. Probier doch mal was Neues, was noch nie gemacht, und zwar was Verrücktes. Und zwar Folgendes. Nimm mal einen Schlafsack und ein Wurfzelt im Winter und geh in den nächsten Wald und penn mal 2 Nächte im Wald. Ich verspreche dir, wenn du heimkommst und dich in deine Badewanne legst, bist du erstmal von deinen Depressionen geheilt für die nächsten paar Stunden. Ne? Warum nicht experimentieren, wenn ich schon alles durch habe? Ich kann weiterleiden und grübeln, im Bett liegen, unter Medikamenten, warum mein Leben so scheiße ist und ich so wenig wert bin. Oder ich experimentiere einfach. Probier doch mal was. Mach doch mal was Neues. Einfach auch was Verrücktes. Penn doch mal einfach draußen. Das ist einfach zu machen. Einfach Schlafsack besorgen. Einen dicken, der auch bei unter 0 Grad. Oder einfach mal in den Wald in so ein Wurfzelt legen. Eine Nacht. Es wird komisch. Es wird komische Geräusche haben. Es wird ganz kalt werden oder nass, was auch immer. Aber wenn du wieder daheim bist, wirst du dich ganz anders fühlen. Also so bin ich halt, dass ich denke, probier doch mal was Neues. Du musst nicht verharren in diesem Zustand. Zwingt dich keiner, außer du selbst. Ja. Wollen wir Nur mal das mit dem Päuschen Beten. machen? Oder was, wie lange wolltest du noch machen? Ich würde gerne noch rauchen. Alles gut. Also wir können Päuschen machen, wir können aber auch, also eigentlich haben wir alle Themen, die wir besprechen wollten, besprochen. Ist Okay. aber sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Ja, ich Wie finde es du auch möchtest. angenehm und ich weiß gar nicht, wie lange wir schon. Eine Stunde oder so? Oder wie lange geht denn schon? Eine halbe Stunde, dreiviertel? 120. Stunde 20. Ja, Echt? wir quatschen Nemoi. schon eine Stunde 20. Krasser Scheiß. Okay. Ja, wenn die Zeit vergeht, ja, schon ein bisschen arg, oder? Ja. Wir können ja gerne irgendwann fort. Ich fand es auch ganz interessant. Ja. Vielleicht mache ich ja die Kamera irgendwann mal an. Nur wie gesagt, so im Internet. Ich weiß ja nicht, ob du das postest irgendwo. Darum bin ich da ein bisschen. Also Nee, ich kann dich also schon zeigen. der Hintergrund für mich ist einfach nur zu wissen, wie ticken die Menschen, die eine gewisse finanzielle Fülle aufgebaut haben. Und was halt bei dir sehr spannend ist, bei dir, du hast das Thema der finanziellen Fülle irgendwo erreicht durch ganz viel Arbeit und den inneren Druck und warst trotzdem nicht komplett glücklich, obwohl die finanzielle Freiheit da war. Und erst als Eckhart Tolle in dein Leben gekommen ist, hast du angefangen, also mit der Auflösung der Identität, des Egos, hast du quasi den Weg ins Glück gefunden, oder ins mir will, ne? Worauf es für dich ankommt. Und genau das hier finde ich sehr spannend. Also genau das sind so die Sachen, die ich erforsche. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich, wenn sich denn noch jemand für dieses Interview meldet, weil du hast die Kommentare ja gesehen, kann mir halt auch gut vorstellen, dass sich Menschen melden werden, die noch nicht so weit sind, die noch in ihrem Ego verhaftet sind, die. Kann gut sein, wäre interessant, das mal zu sehen, wie andere so ticken. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ja. Genau, und das fand ich halt sehr spannend. Also du bist ja weit darüber hinaus. Die finanzielle Fülle ist zwar schön und beruhigend und entspannt und du hast eine Methode für dich gefunden, dass sich das Geld weiter vermehrt und du aber trotzdem dich darauf besinnst, was deine Core ist, also Ja. was dich von innen heraus glücklich macht. Das finde ich halt schön und ich würde halt gerne wissen, ob davon mehr Menschen sind. Und dann war halt auch in dieser, ich habe bewusst nicht Millionäre angeschrieben, weil ich weiß, viele Millionäre haben dieses Bewusstsein, das du jetzt hast. Auch schon so, ne, dieses Der nächste Gleiches Schritt verlangen. halt, ja. Genau, der nächste Schritt ist schon erfüllt. Ich habe bewusst eine bestimmte Grenze angeschrieben quasi, und um zu wissen, wie weit sind die und was hat finanzielle Fülle mit Bewusstseinsentwicklung zu tun? Ja, da gibt es alles möglich. Ich meine, es kommt ja sehr aufs Geschäftsmodell an. Eine kann ja ein völlig verblödeter, depressiver Choleriker und was weiß ich was sein, hat aber zufällig so ein skalierbares Geschäftsmodell, wo die Kohle einfach so reinsprudelt. Ist halt so. Und wenn du sparst und anlegst und ETFs und das Gängige, also ich bin auch nicht in Bitcoin oder sowas, und die gängigen Dinge, dann vermehrt sich das halt einfach, wenn du dich nicht völlig verblödet anstellst und auf irgendwelche spekulativen Quatsch setzt, der vielleicht steigt, wahrscheinlich aber nicht. Setzt drauf, dass was steigt. Apple, Amazon, die gängigen Langweiler. Ganz normal. Also so mache ich das halt. Weil ich denke, das hat viel auch mit, oder um das Thema abzukürzen. Ja, natürlich macht Geld nicht glücklich, aber Mangel macht unglücklich. Und das ist einfach cool, wenn du sagen kannst, komm Mädchen, ich nehme dich an die Hand, wir gehen zum Griechen und kloppen da 100 Euro weg und essen jetzt schön griechisch oder was auch immer. Oder lass uns nach Paris das Wochenende, kein Thema, Hotel ist schon bezahlt oder so. Nur wenn du nichts hast, klar, du kannst deinem Gatten glücklich sein und am Baggersee, kein Thema, du kannst da rumalbern, alles easy. Aber es ist irgendwie ein schönes Plus obendrauf, aber in der Bewusstheit, dass das Glück nicht davon abhängt, ist nur was Optionales. Doch mal ins Kino gehen, man kann auch Gitarre spielen am Lagerfeuer, man muss nicht ins Kino. Und wenn man ins Kino geht, kostet es halt dann mal 15,20 Euro 20 oder zu dritt dann 60 oder so. Dann ist es halt so. Manchmal will man sich einfach sowas leisten. Es ist optional, man ist sich dessen bewusst, das Leben geht auch weiter, wenn man das nicht macht. Aber es ist aber schön, wenn man es kann. Aber nicht mal das ist mir wichtig. Ich kann da Kino, Auto, das ganze Scheißdreck verzichten, ist mir alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, Geld als Saat zu verstehen, die man halt nicht als Konsum versteht, oh, ich gehe jetzt und kaufe das Auto, da ist die Kohle, sondern das als Saat zu sehen, die ich erstmal sehen muss. Und das, was dann wächst aus der Saat, das ist das, was ich dann ausgebe, wenn ich es brauche. Das heißt, gleichzeitig gucken, dass die Einnahmen stimmen, dass ich überhaupt was zu investieren habe, dass ich richtig investiere, da wo ich gesundes Risiko-Chance-Verhältnis habe. Ja, und dann kommt halt auch dieser Zinseszinseffekt. Es wird halt immer mehr mit der Zeit, fast von alleine irgendwie. Aber du musst halt gewisse Fehler einfach vermeiden. Ja, und dann denke ich, hat man eine gute Grundlage, um dann dieses Leben, also ich muss ja erst über der Bedürfnispyramide schweben quasi schon die ganze Zeit, dass ich dann weiter kann. Wenn ich aber mit dem täglichen Bedürfnisstillung schon ausgelastet bin, kann ich ja gar nicht weiter gucken. Irgendwie, was gibt es denn noch an spiritueller Weiterentwicklung oder und so weiter. Das heißt, das ist eine Voraussetzung davon, weil sonst klar, wenn du jeden Tag ums Überleben kämpfst und wo du Wasser herkriegst, dann wirst du nicht. Das heißt, kann sein, dass der auch glücklich ist als einer, der alles hat und über der Bedürfnispyramide schwebt, ja? Weil er das Wasser gefunden hat, er hat scheiß Durst, hat Wasser, trinkt, oh, Durst ist weg, ich bin jetzt glücklich. Der andere hat 10 Liter Wasser um sich stehen, der hat keinen Durst, aber ist trotzdem nicht glücklich. Also darum kann manchmal auch der, wo nichts hat, glücklicher sein als der, wo alles hat und nichts mit sich anzufangen weiß oder einfach keine Erfüllung findet. Aber gut, so langsam sind wir mit den Ich denke auch, dass es Lebensweisheiten. damit was zu tun hat, was sind meine eigenen Bedürfnisse, und dass viele auch ihre Bedürfnisse dem Einkommen entsprechend anpassen, statt irgendwo zu sagen, das ist etwas, das gibt mir Glücksgefühle, das gibt mir Zufriedenheit, und jetzt Ja. beschäftige ich mich nicht mehr, also jetzt wirke ich nicht mehr nur aus Überlebensmodus, sondern gehe mal noch einen Schritt weiter. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man selber eine gewisse Zufriedenheit in sich zulässt, akzeptiert. Ja. Du wirst lachen, was für ein Auto wir fahren. Ich meine, um uns rum lauter Teslas, Mercedes, Jeeps, die ganzen teuren. Wir leben in einer super Gegend. Wir fahren einen Dacia Sandero, das billigste, beschissenste Auto, das es gibt. Die hat keine Zentralverriegelung, keine elektrischen Fensterheber, also keine Extras, gar nichts, was kaputt gehen könnte. Das ist nur von A nach B fahren. Familienauto ist eigentlich so ein Dacia, das ist was billigste, das hat 5.000 Euro gekostet mit 8.000 Kilometern. So wie kostet der Benz das Radio allein, verstehst du schon? Die AMB-Erweiterung, damit die Kumpels auch schön die große Augen kriegen. So, ich denke, warum soll ich denn für so einen Quatsch arbeiten? Bin ich denn bescheuert, dass ich dem Marketing von Mercedes-Benz auf den Leim gehe? Ich bin doch nicht völlig verblödet, weil der Mercedes-Benz-Chef hängt dann am Strand und ich tue es für das blöde Auto arbeiten gehen. Das will ich aber nicht. So denke ich halt, weißt du, spare, was du kannst, nutze die Werkzeuge, die du brauchst und ich muss gar keinen beeindrucken mit irgendwelchen materiellen, langweiligen Scheißtrick. Das muss ich aber, wenn ich in dieser Peer Group mich ständig aufhalte, weil die spiegeln mir das dann. Darum ist ganz wichtig, mit was für Leuten ich abhänge. Und wenn die alle fette Benze fahren, dann bin ich halt der Trottel, der einen Mangel verspüren wird, der aber völlig unnatürlich ist. Ja, zack, muss ich auch einen Mercedes haben, damit ich da mithalten kann. Das kommt ganz automatisch. Und diese Mechanismen muss man halt, sollte man verstehen, um es einfach leichter zu haben und sich dann gut zu fühlen. Genau. Ich fahre auch einen Dacia Sandero übrigens. Nee. Ich Nemoi. finde Ich sage das immer, total Nemoi spannend. ist. Nee, im Ernst? Ja, Okay, einen cool. schwarzen, wo der Lack schon komplett ab ist. Aber ich habe elektrische Unglaublich. Fenster lieber. Okay, ja, siehst du, bist du schon erfolgreicher wie ich oder reicher oder wie auch immer. Genau. Ja, weil mir die Wenn Dinge du mal völlig daran unwichtig Erfolg sind. misst. Ja. Erfolg ist, wenn du den Tag so verbringen kannst, wie du es möchtest und auch glücklich dabei bist, dann bist du erfolgreich, so sehe ich das. Danke, genau das denke ich auch.